Im Sommer gilt in manchen Regionen immer wieder die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Behörden verlangen dann Kontrollen aus der Luft. Burkhard Schäfers war bei einem Flug in Bayern dabei. Die Startbahn am Flugplatz Ohlstadt bei Garmisch ist frei. Wolfgang Speil startet die Propellermaschine mit 4 Sitzen, fliegt los und dreht direkt nach rechts, parallel zum Alpenvorland. Neben dem Piloten sitzt Eugen Huber vom Forstbetrieb Oberammergau. Er ist heute der sogenannte Luftbeobachter, der nach Waldbränden sucht. Wir schauen jetzt, dass wir zu den Südseiten fliegen. Wir müssen überwiegend die Hänge anschauen, die nach Süden exponiert sind. Und dort wieder insbesondere die Hänge, die Schutzwälder sind. Hinten verschwindet Mona aus dem Blick, vorn sind Kochel und Walchensee zu sehen. Dann die Gipfel von Herzogstand, Brauneck und Wallberg. Die Gegend, die Huber und seine Kollegen aus der Luft kontrollieren, gehört zu den bekanntesten Urlaubsregionen in Bayern. Mehr als die Hälfte ist mit Wald bewachsen. Tausende Fichten und andere Bäume wachsen an den steilen Berghängen. Sie sehen die Schlucht unterm Flügel. Da sehen Sie links davon diese ganz rot-braunen Flächen. Und da hat es Silvester gebrannt. Zum Jahreswechsel waren am Jochberg 100 Hektar Wald verbrannt. Der Schaden liegt bei mehreren Millionen Euro. Verursacht hatten den Waldbrand 2 Männer durch ein Lagerfeuer. Genau das will die Luftrettungsstaffel Bayern mit ihren Kontrollflügen verhindern, dadurch, dass sie Brände möglichst früh erkennt. Wenn im Sommer in manchen Regionen die höchste Waldbrandgefahrenstufe gilt, dann verlangen die Behörden Kontrollen aus der Luft. Rechts sehen wir jetzt da den Fahrenbay, da sind Verbauungen drin gegen Gleitschnee. Und das sind eines dieser ganz wertvollen, hochwertigen Flächen, die auf keinen Fall irgendwie brennen sollten oder dürfen. Unten sehen Sie die Bundesstraße 11, die hier also von dem Wald geschützt werden soll. Waldbrände sind nicht nur im Moment des Brandes gefährlich. Sie können spätere Konsequenzen haben, erklärt der Forstexperte während des einstündigen Rundflugs. Denn die Bäume schützen Orte und Straßen vor Schneelawinen, großen Steinmassen und Erdrutschen. Später am Boden berichtet Huber, wodurch die meisten Waldbrände verursacht werden. Überwiegend durch Menschen, die hier unvorsichtig sind, die Situation nicht richtig einschätzen können, die rauchen oder sonst Feuer machen. Immer wieder sind es auch mal Kinder, für die Feuer was Besonderes ist. Und ein kleines Potenzial sind eben auch Touristen, die unachtsam mit Feuer umgehen. Die schlimmen Waldbrände in Portugal entstanden durch einen Blitzschlag. Auch in den Alpen gibt es regelmäßig starke Gewitter. Dass sich aber ein Feuer hier so stark ausbreitet wie im Süden, glaubt Huber nicht. Wir haben erstens diese starke Strahlung nicht. Die Wälder sind ja doch gemischter und wir haben auch sehr viel mehr Niederschlag. Wenn man alles aufaddiert, was jedes Jahr regnet, sind es bei uns in unserem Raum, in dem wir heute geflogen sind, so zwischen 1,50 Meter und 2 Meter. Wir haben nicht diese extreme Trockenheit in den Wäldern. Das sind mal kurze Perioden, so wie jetzt, aber dass es großflächig so ganz dürr wird, ist also bei uns nicht der Fall. Die Piloten, die die Waldbrandbeobachter in Bayern in die Luft bringen, fliegen ehrenamtlich. Wolfgang Speil ist seit fast 60 Jahren Pilot. Der 78-Jährige unterstützt den Katastrophenschutz gern. Die Freude am Fliegen in erster Linie und zweitens macht man ja sowieso gerne was für die Natur. Wir sind ja hauptsächlich Segelflieger hier, haben die Motorflugzeuge nur zum Hochschleppen und eben für die Luftbeobachtung auch. Und da lebt man ja mit der Natur. Man ist von der Natur abhängig. Die Sonne scheint heiß vom Himmel, die Luft bewegt sich durch die Hitze, auch für die nächsten Tage sind Temperaturen von mehr als 30 Grad prognostiziert. Die Waldbrandgefahr bleibt also hoch. Für heute aber können Pilot Wolfgang Speil und Eugen Huber vom Forstbetrieb Oberammergau melden: Alles bestens, Dankeschön. Wir sind ja fast immer zufrieden, weil es brennt ja ganz selten. Aber es hat auch wieder, Gott sei Dank, keine Branche, kein Rauch, kein leichtsinniges Feuer irgendwo entdeckt. Aber gut, dass wir nachgeschaut haben. Wenn dann doch was gewesen wäre, wir hätten nicht nachgeschaut, hätten wir was falsch gemacht.